Abschnitt 4 aus Oblomov von Ivan Alexandrowitsch Goncharow, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, viertes Kapitel. »Guten Tag, Landsmann«, sagte Tarantjew kurz angebunden, seine zottige Hand Oblomov hinstreckend. »Warum liegst du noch bis jetzt wie ein Holzklotz da?« »Komm nicht daran, komm nicht daran. Du bringst Kälte mit«, sagte Oblomov sich zudeckend. »Was du dir einbildest, ich sollte Kälte mitbringen?« schrie Tarantjew auf. »Nimm nur die Hand, wenn man sie dir reicht. Es ist bald 12 Uhr und er liegt noch herum.« Er wollte Oblomov vom Bett aufheben, doch dieser kam ihm zuvor, indem er die Füße rasch herabgleiten ließ und sofort in beide Pantoffeln zugleich schlüpfte. »Ich wollte selbst bald aufstehen«, sagte er gähnend. »Ich weiß schon, wie du aufstehen wolltest. Du wärest bis zum Mittagessen liegen geblieben. Hey, Sachar, wo steckst du, alter Dummkopf? Hilf dem Herrn beim Anziehen.« »Schaffen Sie sich zuerst Ihren eigenen Sachar an, dann können Sie schimpfen«, sagte Sachar ins Zimmer tretend und Tarantjew feindselig anblickend. »Wie viel Straßenkot Sie hereingebracht haben, wie ein Hausierer«, fügte er hinzu. »Du redest noch, du Teufelsfratze«, antwortete Tarantjew und hob den Fuß auf, um den vorübergehenden Sachar zu stoßen. Doch dieser blieb stehen, wandte sich zu ihm hin und machte sich kampfbereit. »Rühren Sie mich nur nicht an! Was ist denn das? Ich gehe«, sagte er und näherte sich der Tür. »Aber hör doch auf, Michail Andrejitsch, wie aufgeregt du bist! Warum lässt die nicht in Ruhe?« sagte Oblomov. »Sachar, gib alles her, was ich brauche.« Sachar kehrte um und lief, Tarantjew anschielend, geschwind an ihm vorüber. Oblomov stützte sich auf ihn, erhob sich ungern, wie ein sehr ermüdeter Mensch vom Bett, ließ sich ebenso ungern in einen großen Lehnstuhl sinken und blieb reglos sitzen. Sachar nahm vom Tischchen Pomade, die Kämme und Bürsten, schmierte ihm den Kopf mit Pomade ein, machte ihm einen Scheitel und bürstete ihm dann die Haare. »Werden Sie sich jetzt waschen?« fragte er. »Ich werde noch ein wenig warten«, antwortete Oblomov. »Geh.« »Ah, Sie sind auch da«, sagte Tarantjew, sich plötzlich an Alexei wendend, während Sachar Oblomov frisierte. »Ich habe Sie gar nicht gesehen. Weshalb sind Sie hier? Ihr Verwandter ist solches Schwein. Ich wollte es Ihnen immer sagen.« »Was für ein Verwandter? Ich habe gar keinen Verwandten«, antwortete schüchtern der verblüffte Alexejew und klotzte Tarantjew an. »Nun, dieser da, welcher hier angestellt ist, wer ist es doch gleich? Er heißt Afanasjew. Wieso soll er denn nicht Ihr Verwandter sein? Er ist doch Ihr Verwandter.« »Ich bin doch nicht Afanasjew, ich bin Alexejew«, sagte dieser. »Ich habe keinen Verwandten.« »Das ist nicht Ihr Verwandter? Er ist ebenso unansehnlich wie Sie und heißt auch Wassilij Nikolajitsch.« »Bei Gott, er ist nicht mit mir verwandt. Ich heiße Iwan Alexejitsch.« »Nun, das ist ganz gleich. Er sieht Ihnen ähnlich. Er ist aber ein Schwein. Sagen Sie ihm das, wenn Sie ihn sehen.« »Ich kenne ihn nicht und habe ihn niemals gesehen«, sagte Alexejew, seine Tabatiere öffnend. »Geben Sie mir einmal Ihren Tabak«, sagte Tarantjew. »Sie haben einfachen und keinen französischen Tabak?« »Ja, gewiss«, sagte er, nachdem er geschnupft hatte. »Warum haben Sie keinen französischen?« fügte er dann streng hinzu. »Wirklich, ich habe noch niemals ein solches Schwein gesehen, wie Ihr Verwandter es ist«, fuhr Tarantjew fort. »Ich habe von ihm einmal, es wird schon 2 Jahre her sein, 50 Rubel geborgt. Nun, sind denn 50 Rubel viel Geld? Wie sollte man so etwas nicht vergessen? Er denkt aber noch daran. Er sagt mir nach einem Monat, wo er mich auch trifft, und wie steht's mit Ihrer Schuld? Es ist mir zu dumm geworden. Außerdem ist er gestern in unser Departement gekommen.« »Sie haben gewiss Ihr Gehalt bekommen«, sagte er. »Jetzt können Sie mir das Geld zurückgeben.« Ich habe ihm mein Gehalt gegeben und habe ihn vor allen so beschämt, dass er mit Mühe zur Tür hinausgefunden hat. Er sagt, ich bin ein armer Mann, ich brauche es selbst. Als ob ich es nicht brauchte. Bin ich denn so reich, um ihm immer 50 Rubel abzuzählen? Gib mir eine Zigarre, Landsmann. Die Zigarren liegen dort in der Schachtel, antwortete Oblomow auf die Etagere zeigend. Er saß sinnend in seiner schönen, trägen Stellung im Lehnstuhl, ohne zu sehen, was um ihn hervorging, und ohne zu hören, was gesprochen wurde. Er blickte seine kleinen, weißen Hände liebevoll an und streichelte sie. »Ah, das sind ja noch immer dieselben?« fragte Tarantjew streng, sich eine Zigarre herausnehmend und Oblomow anblickend. »Ja, es sind dieselben«, antwortete Oblomow mechanisch. »Und ich habe dir doch gesagt, du sollst die andere, ausländische, kaufen. So denkst du daran, was man dir sagt.« »Also schau zu, dass nächsten Samstag welche da sind, sonst komme ich lange nicht mehr her.« »Was das für ein Zeug ist«, sprach er weiter, sich die Zigarre anzündend, paffte eine Rauchwolke in die Luft und zog eine zweite ein. »Man kann das gar nicht rauchen.« »Du bist heute früh gekommen, Michail Andrejitsch«, sagte Oblomow gähnend. »Bist du vielleicht meiner überdrüssig?« »Nein, ich habe das nur so bemerkt. Du kommst gewöhnlich direkt zum Essen, und jetzt geht es erst auf 1 Uhr.« »Ich bin absichtlich früher gekommen, um zu erfahren, was heute für ein Mittagessen ist. Du fütterst mich immer mit elendem Zeug. Ich möchte also erfahren, was du für heute bestellt hast.« »Frage in der Küche nach«, sagte Oblomow. Tarantjew ging hinaus. »Aber was ist denn das?« sagte er, als er zurückkam. »Rindfleisch und Kalbsbraten. Ach, Bruder Oblomow, du verstehst nicht zu leben und bist noch dabei Gutsbesitzer. Was bist du für ein Edelmann? Du lebst wie ein Kleinbürger. Du verstehst es nicht, einen Freund zu bewirten.« »Nun, hast du Madeira gekauft?« »Ich weiß nicht, frage Sachar«, sagte Oblomow, fast ohne ihm zuzuhören. »Es ist gewiss Wein da.« »Der frühere Deutsche? Nein, lass einen in der englischen Handlung kaufen.« »Dieser ist auch gut genug«, sagte Oblomow. »Sonst muss ich noch hinschicken.« »Gib mir Geld, ich gehe vorüber und bringe eine Flasche mit. Ich muss noch einen Gang machen.« Oblomow wühlte in der Schublade herum und nahm einen roten 10-Rubelschein heraus, wie man sie damals hatte. »Madeira kostet 7 Rubel«, sagte Oblomow. »Und hier sind 10. Gib nur alles her, man wechselt es dort. Habe keine Angst.« Er riss den Schein Oblomow aus der Hand und versteckte ihn schnell in seiner Tasche. »Nun, ich gehe«, sagte Tarantjew, den Hut aufsetzend. »Ich komme um 5 Uhr wieder. Man hat mir eine Anstellung bei der Aszise versprochen und hat gesagt, ich soll mich erkundigen. Übrigens, hör einmal, Ilja Iljitsch. Willst du heute nicht einen Wagen mieten, um nach Jekaterinenhof zu fahren? Du könntest auch mich mitnehmen.« Oblomow schüttelte verneinend den Kopf. »Bist du zu faul oder ist es dir um das Geld zu schade?« »Ach du Mehlsack«, sagte er. »Nun, vorläufig adieu.« »Michail Andrejitsch«, unterbrach ihn Oblomow, »ich muss mich über einiges mit dir beraten.« »Was hast du denn? Sprich schnell, ich habe keine Zeit.« »Mich hat ein doppeltes Malheur betroffen. Man jagt mich aus der Wohnung hinaus.« »Du zahlst wohl nicht. Sie haben schon recht«, sagte Tarantjew und wollte gehen. »Was fällt dir ein? Ich zahle immer im Voraus. Nein, man will die Wohnung umbauen. Aber warte doch, wohin gehst du? Rate mir, was ich tun soll. Man drängt mich. Ich soll in 1 Woche ausziehen.« »Warum soll ich eigentlich dein Ratgeber sein? Was bildest du dir eigentlich ein?« »Ich bilde mir gar nichts ein«, sagte Oblomow. »Lärme nicht und schreie nicht. Denke lieber darüber nach, was zu tun ist. Du bist ein praktischer Mensch.« Tarantjew hörte ihm nicht mehr zu und überlegte sich etwas. »Nun, also meinetwegen. Bedanke dich bei mir«, sagte er, sich setzend und den Hut abnehmend. »Und lass beim Mittagessen Champagner servieren. Deine Angelegenheit ist erledigt.« »Wie denn?« fragte Oblomow. »Gibst du mir Champagner?« »Also gut, wenn dein Rat so viel wert ist.« Du bist ja gar nicht wert, dass ich dir einen Rat gebe. Warum soll ich dir denn umsonst raten? Frage doch diesen da, fügte er auf Alexejew hinweisend hinzu, oder seinen Verwandten. Aber so lass doch gut sein und sprich, bat Oblomow. Also hör zu, du ziehst noch morgen aus. Das hast du dir ausgedacht? So viel habe ich auch selbst gewusst. Warte, unterbrich mich nicht, schrie Tarantjew ihn an. Übersiedle morgen in das Haus meiner Gevatterin auf der Wiborgskaja-Straße. Das ist aber etwas ganz Neues, auf die Wiborgskaja-Straße. Man sagt, dass dort im Winter die Wölfe herumlaufen. Es kommt vor, dass sie von den Inseln herüberlaufen. Was geht das dich an? Es ist dort langweilig und öde und niemand kommt hin. Das ist nicht wahr. Dort wohnt meine Gevatterin. Sie hat ihr eigenes Haus mit großem Gemüsegarten. Sie ist eine vornehme Frau, eine Witwe mit 2 Kindern. Mit ihr zusammen lebt ihr lediger Bruder. Der hat einen ganz anderen Verstand als dieser da in der Ecke, sagte er auf Alexejew hinweisend. Da sind wir beide nichts dagegen. Was geht das alles mich an? Sagte Oblomow ungeduldig. Ich werde nicht dorthin ziehen. Wir werden einmal sehen, ob du nicht dorthin ziehen wirst. Nein, wenn du um Rat bittest, musst du auch darauf hören, was man dir sagt. Ich werde nicht ausziehen, sagte Oblomow entschlossen. Nun, dann geh zum Teufel, antwortete Rantjew, sich seinen Hut aufstülpend und schritt zur Tür hin. Was du für ein seltsamer Kauz bist, sagte er wieder umkehrend. Was gefällt dir denn hier so gut? Was ist das für eine Frage? Wie habe ich alles in der Nähe? Die Läden, das Theater, die Bekannten, das Zentrum der Stadt, alles. Was? Unterbrach ihn Tarantjew. Wie lang ist's her, dass du ausgegangen bist? Sag einmal, wie lang ist's her, dass du im Theater warst? Zu welchen Bekannten gehst du? Wozu brauchst du also das Zentrum? Gestatte mir einmal die Frage. Wozu? Es kommt doch Verschiedenes vor. Siehst du, du weißt es selbst nicht. Und dort, stelle dir nur vor, wirst du bei meiner Gevatterin, bei einer vornehmen Frau, still und ruhig leben. Niemand wird dich belästigen. Dort ist kein Lärm und kein Trubel und alles ist rein und in Ordnung. Schau mal her, du lebst ja hier wie in einem Gasthof und willst ein Gutsbesitzer und Edelmann sein. Und dort ist es rein und ruhig. Du hast doch jemand, mit dem du ein Wort wechseln kannst, wenn du dich langweilst. Außer mir wird niemand zu dir kommen. Es sind 2 Kinderchen da. Du kannst mit ihnen spielen, so viel du willst. Was willst du noch? Und was du dir dabei ersparst? Was zahlst du hier? 1.500. Und dort brauchst du für das ganze Haus nur 1.000 Rubel zu zahlen. Und was das für helle, hübsche Zimmer sind. Sie wollte schon lange einen stillen, pünktlichen Mieter haben. Ich schlage dich vor. Oblomow schüttelte zerstreut den Kopf. Du lügst, du wirst hineinziehen, sagte Tarantjew. Du musst in Betracht ziehen, dass sich das um die Hälfte billiger kommen wird. Du ersparst dir an der Miete allein 500 Rubel. Du wirst eine viel bessere und reinere Kost haben. Weder die Köchin noch Sacha werden dich bestehlen. Aus dem Vorzimmer drang ein Brummen herein. Und alles wird in Ordnung sein, sprach Tarantjew weiter. Man kann sich zu dir jetzt gar nicht an den Tisch setzen. Man möchte Pfeffer haben, es ist keiner da. Man hat keinen Essig gekauft. Die Messer sind nicht geputzt. Du sagst, die Wäsche geht verloren? Überall ist Staub. Es ist überhaupt ein Gräuel. Und dort wird eine Frau die Wirtschaft führen. Weder du noch der Schafskopf Sacha. Das Brummen im Vorzimmer wurde lauter. Dieser alte Hund, fuhr Tarantje fort, wird an nichts zu denken brauchen. Du wirst mit allem versorgt sein. Was gibt's denn dabei zu überlegen? Zieh aus, und die Sache ist in Ordnung. Warum soll ich denn plötzlich, ohne jeden Grund, nach der Wiborgskaja-Straße übersiedeln? Was soll man mit dir anfangen? Sagte Tarantjew, sich den Schweiß vom Gesicht wischen. Es ist jetzt Sommer, und dort ist es wie auf dem Lande. Du verfaulst ja ganz auf dieser Gorochowaja-Straße. Dort ist der Bess-Borotkin-Park. Ochta ist ganz in der Nähe. Tinieva ist 2 Schritte von dir entfernt, und du hast deinen eigenen Gemüsegarten. Dort ist weder Staub noch Hitze. Da gibt's gar keine Bedenken. Ich laufe gleich nach dem Mittagessen zu ihr hinüber. Du gibst mir Geld für eine Droschke. Und du ziehst gleich morgen ein. Was das für ein Mensch ist, sagt Oblomow. Er denkt sich plötzlich Gott weiß was aus. Nach der Wiborgskaja-Straße. Es ist eine Kunst, sich so etwas auszudenken. Bringe es lieber fertig, dir etwas auszudenken, dass ich hier bleiben kann. Ich wohne hier seit 8 Jahren und will nicht ausziehen. Es ist alles erledigt. Du ziehst aus. Ich fahre jetzt gleich zur Gevatterin hin. Ich werde mich über die Anstellung ein anderes Mal erkundigen. Er wollte gehen. Wart, wart. Wohin? Hielt Oblomow ihn auf. Ich habe eine noch wichtigere Angelegenheit. Sieh mal, was für einen Brief ich vom Dorfschulzen bekommen habe und sage, was ich tun soll. Was du für ein Mensch bist, antwortete Rantjew. Du kannst nichts selbst machen. Immer muss ich es sein. Wozu taugst du denn eigentlich? Du bist ja kein Mensch, sondern ein Strohsack. Wo ist der Brief? Sacha, Sacha! Er hat ihn schon wieder irgendwo hingesteckt, sagte Oblomow. Hier ist der Brief vom Dorfschulzen, sagte Alexejew, den zerdrückten Brief reichend. Ja, da ist er, wiederholt Oblomow und begann laut vorzulesen. Was sagst du dazu? Was soll ich tun? Fragte Ilja Iljitsch, als er fertig war. Dürre, Zahlungsrückstände. Du bist ein ganz verlorener Mann, sagte Tarantjew. Warum denn? Bist du es etwa nicht? Wenn ich ein Verlorener bin, dann sage, was ich tun soll. Und was bekomme ich dafür? Ich habe ja gesagt, dass es Champagner geben wird. Was willst du denn noch? Der Champagner ist für das Wohnungssuchen. Ich habe dich mit Wohltaten überhäuft, und du fühlst es nicht und streitest noch? Du bist undankbar. Suche dir einmal selbst eine Wohnung. Und was das für eine Wohnung ist, vor allem, wie ruhig du da leben wirst, wie bei einer leiblichen Schwester. Dann sind 2 Kinder und der ledige Bruder da. Ich werde jeden Tag kommen. Gut, gut, unterbrach Oblomow. Sag mir jetzt, was ich mit dem Dorfschulzen tun soll. Nein, lass außerdem noch Porter holen, dann sag ich dir's. Jetzt willst du auch noch Porter haben. Ist dir denn das alles noch zu wenig? Nun, dann adieu, sagte Tarantjew, wieder seinen Hut aufsetzen. Ach du mein Gott, der Dorfschulze schreibt hier, dass die Einnahmen um 2000 geringer sind und er will noch Porter haben. Nun gut, kaufe Porter. Gib Geld, sagte Tarantjew. Dir bleibt ja noch der Rest vom 10-Rubelschein. Und die Droschke in die Wiborgskaja-Straße? Oblomow nahm noch einen Rubel heraus und steckte ihm denselben ärgerlich zu. »Dein Dorfschulz ist ein Schwindler, das muss ich dir vor allem sagen«, begann Tarantjew, den Rubel in die Tasche steckend. »Und du glaubst ihm, du Schlafmütze. Siehst du, was er für ein Lied singt? Von Dürre, Missernte, Rückständen und von den fortgelaufenen Bauern. Er lügt, das ist alles gelogen.« Ich habe gehört, dass man in unserer Gegend, in Schumilowskoje, mit der vorjährigen Ernte alle Schulden bezahlt hat. Und bei dir ist plötzlich Dürre und Missernte. Und Schumilowskoje ist nur 50 Werst von deinem Gut entfernt. Warum ist denn das Getreide dort nicht ausgebrannt? Was er sich noch ausdenkt, Rückstände. Warum hat er denn nicht aufgepasst und hat alles vernachlässigt? Woher sind die Rückstände? Gibt es denn in unserer Gegend keine Arbeit oder keinen Absatz? So ein Dieb. Ich würde es ihm schon zeigen. Und die Bauern sind deswegen fortgelaufen, weil er sich von ihnen wohl ordentlich hat bezahlen lassen und ihnen dann zu flüchten erlaubt hat. Es ist ihm nicht im Traum eingefallen, dem Kreisrichter zu klagen. Das ist unmöglich, sagte Oblomow. Er gibt sogar die Antwort des Kreisrichters so natürlich wieder. Ach, du verstehst gar nichts. Alle Schwindler schreiben natürlich. Das kannst du mir glauben. Da sitzt zum Beispiel, fuhr er auf Alexejew hinweisend fort, eine ehrliche Seele, das reinste Schaf. Wird er so natürlich schreiben? Niemals. Aber sein Verwandter, der ein Schwein und eine Bestie ist, der bringt es fertig. und auch du kannst es nicht. Ja, dein Dorfschulze ist also schon darum eine Bestie, weil er so natürlich und geschickt schreibt. Schau mal, wie er sich die Worte ausgesucht hat. In ihren früheren Wohnort wieder einsetzen. Was soll ich denn mit ihm machen? Fragte Oblomow. Setze ihn sofort ab. Wen soll ich denn an seine Stelle setzen? Ich kenne ja die Bauern nicht. Ein anderer wird vielleicht noch schlimmer sein. Ich war schon 12 Jahre nicht mehr dort. Du musst selbst ins Dorf fahren. Das geht nicht anders. Verbringe dort den Sommer und komm im Herbst direkt in die neue Wohnung. Ich werde schon anordnen, dass sie bis dahin fertig ist. Eine neue Wohnung? Allein aufs Gut fahren? Was für übertriebene Maßregeln du vorschlägst, sagte Oblomow unzufrieden. Nein, um nicht zum Äußersten zu greifen und einen Mittelweg einzuschlagen. Nein, Bruder Ilja Iljitsch, du wirst ganz zugrunde gehen. Ich würde an deiner Stelle das Gut längst verpfändet haben und mir dafür ein anderes oder hier ein Haus an einem guten Platz kaufen. Das ist dein Gut wert. Und dann würde ich auch das Haus verpfänden und mir ein anderes kaufen. Wenn ich dein Gut hätte, würde man schon von mir hören. Höre auf zu prahlen und denke dir etwas aus, wie ich alles erledigen kann, ohne auszuziehen und ohne aufs Gut zu fahren, bemerkt Oblomow. Wirst du dich denn einmal vom Fleck rühren? Fragte Tarantjew. Schau dich nur einmal an. Wozu taugst du? Was hat das Vaterland von dir für einen Nutzen? Du kannst nicht einmal aufs Gut fahren. Es ist jetzt noch zu früh hinzufahren. Lass mich erst meinen Plan zu Ende bringen. Weißt du, Michail Andrejitsch, sagte Oblomow, fahre du hinüber. Du bist mit der Sache vertraut, kennst auch die Gegend, und ich würde mit dem Reisegeld nicht geizen. Bin ich denn dein Verwalter? Entgegnete Tarantjew stolz. Ich bin es auch gar nicht mehr gewohnt, mit Bauern umzugehen. Was soll ich denn tun? Sagte Oblomow nachdenklich. Ich weiß wirklich nicht. Schreibe doch dem Kreisrichter. Frag ihn, ob ihm der Dorfschulze von den flüchtigen Bauern erzählt hat, riet Tarantjew. Und bitte ihn, bei Gelegenheit auf dein Gut zu kommen. Schreibe auch dem Gouverneur. Er soll dem Kreisrichter auftragen, ihm mitzuteilen, wie sich der Dorfschulze benimmt. Ich bitte euer Wohlgeboren um väterliche Teilnahme. Schauen Sie mit barmherzigem Auge auf das mir drohende, unabwendbare Unglück herab, das durch die eigenmächtige Handlungsweise des Dorfschulzen verursacht wurde, auf den endgültigen Ruin, dem ich mit meiner Frau und meinen Unmündigen, ohne jede Aufsicht und ohne ein Stück Brot zurückbleibenden 12 Kindern, rettungslos verfalle. Oblomow lachte. Woher werde ich so viel Kinder hernehmen, wenn man verlangt, dass ich sie zeigen soll? Fragte er. Schreibe nur mit meinen 12 Kindern. Man wird es hingehen lassen und keine Erkundigungen einziehen, das wird natürlich klingen. Der Gouverneur wird den Brief seinem Sekretär übergeben und du schreibst zur gleichen Zeit auch ihm. Natürlich mit einer entsprechenden Einlage. Er wird dann die nötigen Anordnungen treffen. Und bitte auch deine Nachbarn darum. Wen hast du dort? Dobrynin ist in der Nähe, sagte Oblomow. Ich habe ihn hier oft gesehen. Er ist jetzt dort. Schreibe auch ihm. Bitte ihn recht schön darum. Sie werden mir dadurch einen unschätzbaren Dienst erweisen und werden mich, wenn Sie als Christ, als Freund und als Nachbar handeln, sehr verpflichten. Und lege diesen Brief irgendein Petersburger Geschenk, vielleicht Zigarren bei. So musst du handeln, wenn du etwas verstehen willst. Du bist ein verlorener Mensch. Ich würde meinen Dorfschulzen schon tanzen lassen. Ich würde es ihm zeigen. Wann geht die Post dorthin ab? Übermorgen. Setz dich also hin und schreibe sofort. Die Post geht doch erst übermorgen. Warum soll ich also gleich schreiben? Bemerkte Oblomow. Das kann ich ja auch morgen tun. Und höre einmal, Michail Andrejitsch, fügte er hinzu. Führe deine Wohltaten zu Ende. Ich werde noch irgendeinen Fisch oder Geflügel zum Mittagessen bestellen. Was denn noch? Setz dich hin und schreibe. Wie viel Zeit brauchst du denn, um 3 Briefe zu verfassen? Du erzählst das so natürlich, fügte er, ein Lächeln verbergend hinzu, und Iwan Alexejitsch würde es abschreiben. Hä? Was sind das für Einfälle? Antwortete Tarantjew. Ich soll schreiben. Ich schreibe sogar im Amt schon seit 3 Tagen nicht. So wie ich mich hinsetze, fängt mein linkes Auge zu Tränen an. Ich bin wohl in den Zug gekommen und auch der Nacken wird mir steif, wenn ich mich bücke. Oh, du Faulpelz, du gehst zugrunde, Bruder Ilja Iljitsch, und das für nichts und wieder nichts. Ach, wenn doch Andrej bald kommen würde, sagte Oblomow. Er würde alles in Ordnung bringen. Was du dir da für einen Wohltäter ausgesucht hast, unterbrach ihn Tarantjew. Einen verfluchten Deutschen, einen durchtriebenen Schwindler. Tarantjew hatte den Ausländern gegenüber einen instinktiven Widerwillen. In seinen Augen war ein Franzose, ein Deutscher, ein Engländer gleichbedeutend mit Schuft, Betrüger, Übervorteiler oder Räuber. Er machte nicht einmal einen Unterschied zwischen den Nationen, sie waren in seinen Augen alle gleich. »Hör einmal, Michail Andrejitsch«, sagte Oblomow strenge. »Ich möchte dich bitten, in deinen Ausdrücken vorsichtiger zu sein, besonders wenn du von einem mir nahestehenden Menschen sprichst.« »Von einem nahestehenden Menschen?« entgegnete Tarantjew hasserfüllt. »Ist der denn mit dir verwandt?« »Er ist doch ein Deutscher.« »Er steht mir näher als alle Verwandten. Ich bin mit ihm zusammen aufgewachsen, habe mit ihm gelernt und werde solche Schimpfwörter nicht erlauben.« Tarantjew wurde purpurrot vor Zorn. »Ach, wenn du mich durch einen Deutschen ersetztest«, sagt er, »kommt mein Fuß nie mehr über deine Schwelle.« Er setzte den Hut auf und wandte sich der Türe zu. Oblomow besänftigte sich sofort. »Du solltest in ihm einen Freund ehren und dich über ihn vorsichtiger ausdrücken. Das ist alles, was ich verlange.« »Ich glaube, das ist kein so großer Dienst«, sagte er. »Einen Deutschen ehren«, sagte Tarantjew mit der größten Verachtung. »Wofür denn?« »Ich habe dir schon gesagt, wenigstens dafür, dass er mit mir zusammen aufgewachsen ist und mit mir zusammen gelernt hat.« »Das will viel heißen. Man hat mit vielen zusammen gelernt.« »Wenn er hier wäre, hätte er mich schon längst von allen Scherereien befreit, ohne dafür Porter oder Champagner zu verlangen«, sagte Oblomow. »So, du machst mir Vorwürfe. So mag der Teufel dich zugleich mit deinem Porter und Champagner holen. Da hast du das Geld. Wo habe ich es hingelegt? Ich habe ganz vergessen, wohin ich diese verfluchten Scheine gesteckt habe.« Er zog irgendein fettiges, beschriebenes Papier hervor. »Nein, das sind sie nicht«, sagte er. »Wo hab ich sie hingelegt?« Er durchstöberte seine Taschen. »Müh dich nicht so ab, lass das«, sagte Oblomow. »Ich werfe dir nichts vor. Ich bitte dich nur, von einem Menschen, der für mich so viel getan hat, auf eine anständigere Art zu sprechen.« »Der für dich so viel getan hat«, entgegnete Tarantjew zornig. »Wart nur. Er wird noch mehr für dich tun. Höre nur auf ihn.« »Warum sagst du mir das?« »Wenn dich dein Deutscher ausgeraubt haben wird, dann wirst du wissen, ob man einen Russen, einen Landsmann, durch irgendeinen Landstreicher ersetzt.« »Hör einmal, Michail Andrejitsch«, begann Oblomow. »Ich habe schon genug gehört. Ich habe schon genug Kränkungen von dir erduldet. Gott sieht, wie oft du mich beleidigt hast. Sein Vater hat in Sachsen wohl nicht einmal Brot genug gehabt und ist dann hergekommen, um hier seine Nase zu rümpfen.« »Warum lässt du die Toten nicht in Ruhe? Was hat der Vater verschuldet?« »Sie haben beide Schuld, der Vater und der Sohn«, sagte Tarantjew düster. »Mein Vater hat mir nicht ohne Grund geraten, diesen Deutschen aus dem Wege zu gehen. Und er hat doch genug Menschen in seinem Leben gesehen.« »Warum gefällt dir zum Beispiel der Vater nicht?«, fragte Ilja Iljitsch. »Weil er ohne Mantel und Galoschen in unser Gouvernement gekommen ist und dann dem Sohne auf einmal so viel vermacht hat. Was heißt das? Er hat dem Sohne nur 40.000 zurückgelassen. Das hat er zum Teil als Mitgift von seiner Frau erhalten, und das andere hat er sich dadurch erworben, dass er die Kinder unterrichtet und es gut verwaltet hat. Er hat ein hohes Gehalt bezogen. Du siehst, dass der Vater ganz unschuldig ist. Und was hat der Sohn verbrochen? Das ist ein lieber Bursch. Er hat aus den 40.000 des Vaters plötzlich ein Kapital von 300.000 gewonnen, hat im Amt den Hofratstitel erreicht und ist außerdem gelehrt. Jetzt reist er noch dazu herum. Er muss überall mit dabei sein. Wird denn ein echter, guter Russe das alles tun? Ein Russe wird sich irgendetwas auswählen und wird dabei langsam, bedächtig und allmählich vorgehen. Nicht so wie dieser da. Wenn er noch bei der Akzise wäre, dann wäre es ja begreiflich, wovon er reich geworden ist. Er hat aber auch das nicht gemacht. Es ist alles so gekommen, als hätte es der Wind hereingeblasen. Das ist nicht ganz richtig zugegangen. Ich würde solche Leute dem Gerichte übergeben. Und jetzt treibt er sich Gott weiß wo herum, fuhr Tarantier fort. Warum reist er in fremden Ländern herum? Er will lernen, alles sehen und wissen. Lernen? Hat er denn noch zu wenig gelernt? Was will er denn lernen? Er lügt, glaube ihm nicht. Er betrügt dich vor deinen Augen, wie dein Dorfschulze. Was er da glauben machen will, wird denn ein Hofrat lernen? Du hast in der Schule gelernt, lernst du aber jetzt? Lernt er denn? Er zeigte auf Alexejew. Oder sein Verwandter? Welche anständigen Leute lernen denn? Sitzt er denn dort in einer deutschen Schule und lernt seine Aufgaben? Er lügt. Ich habe gehört, er ist hingefahren, sich eine Maschine anzusehen und zu bestellen. Das wird wohl ein Schraubenstock für russisches Geld sein. Ich würde ihn ins Gefängnis stecken. Er hat doch mit Aktien zu tun. Oh, diese Aktien sind nichts als Schwindel. Oblomow lachte auf. Was grinst du? Habe ich etwa nicht recht? Sagte Tarantjew. Lassen wir das, unterbrach ihn Ilja Iljitsch. Geh in Gottes Namen, wohin du wolltest, und ich werde mit Iwan Alexejitsch alle diese Briefe schreiben und werde versuchen, meinen Plan rasch aufzuzeichnen. Das geht dann auf einen Schlag. Tarantjew ging ins Vorzimmer, kam aber plötzlich zurück. Ich habe ganz vergessen. Ich bin heute früh mit der Absicht fortgegangen, dich um etwas zu bitten, begann er, schon gar nicht mehr grob. Man hat mich für morgen zu einer Hochzeit eingeladen. Rokottow heiratet. Lass mich deinen Frack anziehen, Landsmann. Der meinige ist ein wenig schäbig. Aber das geht ja nicht, sagte Oblomow, bei dieser neuen Forderung die Brauen furchend. Mein Frack passt dir nicht. Er passt mir, wieso sollte er mir nicht passen? Unterbrach ihn Tarantjew. Erinnerst du dich? Ich habe deinen Rock anprobiert. Er war wie für mich genäht. Sacha, Sacha, komm mal her, altes Rindvieh. Sacha brummte wie ein Bär, kam aber nicht. Rufe ihn, Ilja Iljitsch. Schau, wie er ist, klagte Tarantjew. Sacha, rief Oblomow. Oh, das euch alle, ertönte es im Vorzimmer zugleich mit dem Sprung von der Ofenbank. Nun, was wollen Sie? Fragte er, sich an Tarantjew wendend. Gib meinen schwarzen Frack her, befahl Ilja Iljitsch. Michail Andrejitsch wird zusehen, ob er ihm passt. Er muss morgen zu einer Hochzeit. Ich gebe den Frack nicht her, sagte Sacha mit Bestimmtheit. Wie wagst du es, wenn dein Herr dir befehlt? Schrie Tarantjew. Warum steckst du ihn nicht in den Narrenturm, Ilja Iljitsch? Das fehlte noch, den alten Mann in den Narrenturm zu stecken. Sacha, gib den Frack her, sei nicht eigensinnig. Ich gebe ihn nicht her, sagte Sacha kühl. Er soll uns zuerst unsere Weste und unser Hemd zurückgeben. Die sind jetzt schon 5 Monate bei ihm auf Besuch. Er hat es ebenso wie jetzt zu einem Namenstag genommen und wir haben die Sachen nicht wiedergesehen. Ich gebe den Frack nicht her. Nun adieu, zum Teufel mit euch, schloss Tarantjew zornig und wandte sich zur Tür, indem er Sacha mit der Faust drohte. Vergiss also nicht, Ilja Iljitsch, ich miete für dich die Wohnung. Hörst du? Fügte er hinzu. Nun gut, sagte Oblomow ungeduldig, um ihn loszuwerden. Schreibe unterdessen alles so, wie es sich gehört, sprach Tarantjew weiter. Und unterlasse es nicht, dem Gouverneur mitzuteilen, dass du 12 Kinder hast. Eines kleiner als das andere. Und um 5 Uhr soll die Suppe auf dem Tisch sein. Warum hast du keine Piroge bestellt? Doch Oblomow schwieg. Er hörte ihm schon längst nicht mehr zu und dachte mit geschlossenen Augen an etwas anderes. Als Tarantjew fort war, herrschte im Zimmer 10 Minuten lang eine absolute Stille. Oblomow war durch den Brief des Dorfschulzen und den bevorstehenden Umzug verstimmt und außerdem durch Tarantjews Schwadronieren ermüdet. Endlich seufzte er auf. »Warum schreiben Sie denn nicht?« fragte Alexejew leise. »Ich würde Ihnen die Feder beschneiden.« »Beschneiden Sie sie und gehen Sie dann in Gottes Namen irgendwohin«, sagte Oblomow. »Ich werde damit selbst fertig werden, und Sie werden es am Nachmittag abschreiben.« »Aber gewiss«, antwortete Alexejew. »Ich könnte Sie sonst noch wirklich irgendwie stören. Ich werde unterdessen die Botschaft bringen, man möchte auf uns nicht warten, um nach Jekaterinhof zu fahren. Adieu, Ilja Iljitsch.« Doch Ilja Iljitsch hörte nichts. Er hatte die Beine hinaufgezogen, lag jetzt beinahe im Sessel und versank mit trauriger Miene halb in Schlummer und halb in seine Gedanken. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Dezember 2024.